Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Episode von Hiersemann, der Podcast. Mein Name ist Hiersemann und ich habe mir hier einen tollen Gast eingeladen. Mit dem habe ich in der Vergangenheit schon des Öfteren mal zu tun gehabt. Man kennt ihn aus diversen Podcast-Kollaborationen mit mir. Vor allem kennt man ihn von seinem eigenen Podcast, Dropkick Drama. Und man hört ihn im Hintergrund schon reden. Da habe ich jetzt, drauf gewartet, dass du zumindest doch der Wahnsinn. Du kannst hier keinen seriösen Podcast machen. Ich habe die erste Folge verpasst, ist mir leider gerade aufgefallen. Ich habe sie immer noch nicht gehört. Lieber Matthias, tut mir sehr leid. Das sind natürlich Fehler, die so natürlich nicht passieren sollten. Absolut. Aber ich bin zur zweiten da. Ich habe die erste nicht gehört, wurde aber trotzdem zur zweiten eingeladen. Also alles gut gelaufen. Da muss man natürlich nochmal nachlegen und sich dementsprechend die erste Episode von Hiersemann, der Podcast, anhören. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier eine neue. Und zwar haben wir heute ein volles Programm, straffen Zeitplan und natürlich die Technik, die mal wieder nicht will. Du, jetzt ist die Frage, ist die Technik schwieriger geworden oder sind wir einfach dämlicher geworden? Das ist natürlich richtig, aber ich habe natürlich Techniken von 2012 hergenommen, die ich kannte und die haben nicht ganz funktioniert. Also. Ja, siehst du mal, ich habe auf die Technik von heute umgestellt und kriege nichts mehr auf die Reihe hin. Das lassen wir mal so stehen. Ja, absolut. Und kommen jetzt mal zum ersten Event, das wir hier, ja, über das wir hier berichten werden, und zwar zu NXT TakeOver Wargames 2. Ja, wie so. Hat es dir denn gefallen? Mir hat das Ganze, ja, mir hat es gut gefallen. Das war so eine der ersten, ja, NXT TakeOver, die ich mir angeguckt habe. Und ich muss sagen, das war echt, wenn du WWE und NXT vergleichst, um einiges besser. Denn oh ja, NXT ist, oh ja. Also du hast auf jeden Fall um Welten besser. Du hast einen großen Fehler gemacht, nicht alle zu gucken. Also ich habe tatsächlich das Glück, sagen zu können, alle NXT TakeOvers bisher gesehen zu haben. Und die waren anfangs schon recht gut, aber irgendwie hatten die noch nicht so dieses extrem hohe Kaliber. Und irgendwann kam da der Moment, wo dann jeder sagt, oh Gott, diese NXT TakeOvers, die sind immer so fantastisch. Ich weiß gar nicht, ab wann das kam, ob das irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, so kam dann irgendwie so der Punkt. Und ich gehe jetzt eigentlich an jeder NXT so ran mit dem Gedanken, vermutlich wird die wieder fantastisch, aber auch immer irgendwie mit der Sorge, irgendwann muss dieser Moment kommen, wo es auch mal eine schlechte oder zumindest nicht hervorragende NXT TakeOver gibt. Es ist eigentlich immer so, auch bei New Japan, was ja immer so hoch gefeiert wird, es gibt immer auch schlechte New Japan-Veranstaltungen. Eigentlich sind sogar relativ häufig New Japan Undercards nicht so gut. Und ich warte immer noch vergeblich auf die nicht so gute NXT TakeOver. Und ich bin sehr glücklich darüber. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen länger warten. Also. Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Wobei ich sagen muss, es gibt zum einen der, also die NXT TakeOvers der letzten Male, die fand ich eigentlich immer von oben bis unten oder von unten bis oben komplett gut und habe bei allem verstanden, worum es gemacht wurde. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich verstehe zum einen nicht, warum das Matt Riddle Match doch stattfand in dieser 7-Sekunden-Form. Ich finde, man hätte es sich sparen können. Ich finde, es war so ein bisschen antiklimatisch, damit anzufangen, anstatt mit einem richtigen Match. Das wäre, glaube ich, für ein späteres Event geplant gewesen. Ja, es war ursprünglich für TakeOver geplant gewesen, dann wurde es aber gestrichen aus Zeitgründen und dann wurde es jetzt hier wieder in dieser 7-Sekunden-Form draufgesetzt. Die andere Frage, die ich eigentlich habe, ist eher, warum das Damen-Tour-Three-Foils-Match nur 10 Minuten ging. Also ich war sicher davon ausgegangen, dass das Match tatsächlich in die Richtung halbe Stunde geht. Na gut, da kannst du schon 20 Minuten oder so, kannst du da leicht hernehmen. Da machst du die ersten zwei Falls ein bisschen schneller oder zum Ende des Matches und kannst dann den entscheidenden Fall aufbauen, paar Close-Pin-Falls einbauen. Ich bin ehrlich gesagt ein großer schwierig. Fan. Sorry, ich rede ganz grausam dir immer rein. Ich bin das nicht gewohnt, auf Leute warten zu müssen. Nein, auf jeden Fall. Ich bin ein Abstimmungsfehler. Ja. Ich bin ein großer Fan bei so einem Tour of Three Falls Match. Tatsächlich den ersten Fall und den zweiten Fall, vorausgesetzt es gibt drei Falls, auf jeden Fall den ersten Fall auch erst ziemlich spät zu bringen und auch wirklich gar nicht früh und dann zum Ende eher mehr zu machen. Aus meiner Sicht macht das eigentlich mehr Sinn. Das kann man natürlich auch machen, ja. Aber meist sind die ersten beiden Falls immer nah beieinander. Und dann kannst ja, das ist in WWE tatsächlicherweise leider häufig der Fall. Das finde ich aber leider immer nicht so obwohl gut. Obwohl du es eigentlich auch stricken könntest. Sprich, einfach erstmal ganz schnell. Der zweite Fall in der Mitte und der letzte zum Ende hin. Ja, das Ding ist, wenn man anfangs schon einen Fall setzt, das muss eigentlich immer so eine Überraschung sein. Weil, ich meine, du kannst keinen Gegner pinnen, wenn er nicht wirklich K.O. ist. Und wenn er K.O. ist und das dann wieder ewig dauert, bis der nächste Fall kommt, das wird so ein bisschen komisch. Vor allem, wenn dann am Ende die ganzen Nearfalls erst kommen. Eigentlich müssten anfangs die Nearfalls kommen und am Ende wird es dann schneller. Wenn man das mal logisch aufnimmt. Wahrscheinlich die Leute ein bisschen erschöpfter sind, ja. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, aber wir kennen ja die WWE. WWE, da ist Logik natürlich nicht immer vertreten. Du musst ein generelles Worte aus meinem Mund. Match ist. Ja, nichtsdestotrotz war es ein sehr gutes Match, kann man nichts gegen sagen. Shayna Baszler gewonnen, 2 gegen 1. Sehr viel Eingreifen, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, Shayna Baszler ist, glaube ich, momentan so der größte Heel, den man so fast finden kann. Es war für mich vielleicht eine Einmischung zu viel von außen. Ich finde aber, die Dynamik hat sehr gut funktioniert. Kairi Sane kann man eigentlich nicht, kann man einfach nicht ausbuhen. Es funktioniert einfach nicht. Shayna Baszler will man einfach nur ausbuhen. Auf eine gute Art und Weise. Wenn du die auf der Straße triffst, boah, da würde ich mal einen Schritt zur Seite machen, ne? Die kommt und poliert dir die Fresse wahrscheinlich. Ja, ich meine, kommt ja auch aus dem MMA-Bereich. Könnte sie vermutlich auch durchaus. Also nicht nur vermutlich. Das schadet aber nicht mal, so einen Charakter zu haben, der ein bisschen, ja. In diesem Fall ist es echt gut. Ich muss allerdings auch sagen, da kannst du jetzt nicht mehr reden, aber aus meiner Sicht ist es eins der schwächeren Matches von den beiden gewesen. Ich muss zugeben, ich persönlich fand das Match, was sie bei Evolution hatten, sogar am besten von deren Serie. Und frage mich jetzt nach dem hier, was kommt als nächstes? Das ist die Frage. Also theoretisch müsste man jetzt sagen, Käfig-Match, irgendwas an Steel Cage würde Sinn machen nach den ganzen Eingriffen. Man kann es natürlich verhindern, dass die ganzen Leute von draußen wieder reinkommen. Ja. Und dann kannst du den ganzen Matchfluss natürlich jetzt wieder hier einigermaßen standhaft halten. Ja, allerdings sind Steel Cage-Matches bei NXT dann doch eher seltener. Und wir hatten ja jetzt auch erst Wargames. Also mal sehen, was da kommt. Ich bin gespannt. Hell in a Cell. Das wollte ich auch erst sagen, aber nicht so ganz, nee. Durch das Dach und dann. Dann kommt Kane und zieht sie alle nach unten und dann ist alles vorbei. Hör mir bloß auf. Und dann sagt man, man muss hier nichts mehr, hier gibt es kein Match mehr. Beide sind weg und. Ruhe im Kasten. hast du schon Sterne vergeben für diese Show? Noch nicht, aber machen wir Match nach Match. Das erste ist Matt Riddle, der kam raus. Woher kommt der Matt Riddle eigentlich? Klär mich da mal. Der Matt Riddle kommt auch ursprünglich aus dem Kampfsportbereich UFC. Kann dir das nicht genau erklären, auf jeden Fall, da war man auch nicht so auf einer Linie miteinander. Dann war er eine ganze Zeit jetzt bei Evolve und diverse andere Independent-Ligen. Es gab immer mal wieder Gerüchte, dass er zu New Japan geht. Das Problem ist mit Matt Riddle, dass der mal so ein paar Drogengeschichten hatte. Und wenn man Matt Riddle googelt, dann kommen wohl jetzt diese Drogengeschichten. Und das ist ja in Japan so ein schwieriges Thema, da möchte man sich ja eigentlich nicht mit verbinden lassen. Deswegen sehen wir jetzt Matt Riddle in NXT anstatt in New Japan, vermutlich. Auf jeden Fall auch Matt Riddle, jemand mit MMA-Hintergrund. Und auch schon älter, als man meinen sollte. Also zu lange sollte man den auch nicht in NXT halten, falls man wirklich vorhat, den nochmal groß rauszubringen. Ja, ich finde den Typen eigentlich recht unterhaltsam, muss ich ehrlich sagen. Und er trat hier ein Match gegen Cassius Ohno an, auch bekannt als Chris Hero, wie er damals noch seinen alten Namen hatte in den Independence. Cassius Ohno. Oh no. Oh no. Ja, ist immer schlimm, wenn man die Takeovers geguckt hat. Mit dem werde ich auch nicht richtig warm, also. Tatsächlich? Oh no. Und dann hat er noch so ein Gimmick, wo er die ganzen Leute ausnockt und immer wenn Knockout kommt, oh no. Also, ja. Ich merke schon. Du müsstest das B-Team dann aber auch hassen, oder? Nee, das B-Team ist toll. Tatsächlich. B-Team, go, go. Nee. Oh, da bin ich dann ganz großer Verfechter, ganz grausam. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was die WWE geliefert hat an Gimmicks und an Charakteren. Aber naja. Und ein Matt Riddle konnte hier den Cassius Ohno weghauen. Mit welchem Move hat er das nochmal gemacht? Weißt du das noch? Oh, das war irgendwie so ein Backfist oder sonst was. Es war ein harter, ich weiß nicht, ob Faustschlag, aber zumindest Richtung Hand. Auf jeden Fall war es eine gute. Könnte auch das Knie gewesen sein, tatsächlicherweise jetzt. Wie war's? Ja, das stimmt allerdings. Und ja, das Cassius ist Ohno. Die Backhand-Fist, das ist eigentlich der Move vom Cassius Ohno, ja. Kurz und schmerzlos. Ja gut, schmerzlos wahrscheinlich nicht, aber. Ich nehme an, dass das Ganze nochmal als Rematch geben wird. Vermutlich. Ich hoffe doch. Später. Ja, hoffe ich auch. Hier kann man wahrscheinlich keine Sterne vergeben, würde ich mal sagen, weil bei 7 Sekunden. Das können wir getrost auslassen. Das kannst du skippen. Kommen wir zu Shayna Baszler und Kairi Sane. Ja, ich würde dem von all den Umständen eine 4 von 5 geben. Keine 5 von 5, denn mir waren auch, wie du gesagt hast, die Einmischungen ein bisschen zu viel. Da war eine zu viel. Hätte man das ein bisschen reduziert, wäre es auf jeden Fall eine 5 von 5. Ich traure insbesondere der Matchlänge hinterher. Es hätte länger sein dürfen, bitte. Ich bin eigentlich echt ein großer Fan dieser Fehde. 3,5 Sterne. Wirklich guter Opener. Gut. So, das nächste war dann Aleister Black gegen Johnny Gargano. Im Vorfeld wurde gezeigt, warum die Fehde entstanden ist. Natürlich im Zusammenspiel mit Tommaso Ciampa um den NXT Championship. eine Fehde hatten oder halt mehrere Matches. Und Johnny Gargano hat ja hier Aleister Black ein paar Mal getroffen mit seinen Moves. Und so, glaube ich, kam das Ganze in Kurzfassung, so zustande. Ja, das Ding ist, für den letzten Pay-Per-View war Triple Threat Jumper Black Gargano geplant. Das Ding ist, Aleister Black hat sich im Vorfeld verletzt. Und um das halt storymäßig rauszuschreiben, gab es dann die Story, dass irgendjemand Aleister Black niedergeschlagen hat backstage. Da gab es dann ganz lustige Videos immer bei NXT, waren sehr gut. Und am Ende war das dann Johnny Gargano, der ihn angegriffen hat. Gargano hatte dann auch das Match gegen Ciampa beim Pay-Per-View beim letzten. Auch wieder ein hervorragendes Match. Und das war jetzt halt das Match zwischen demjenigen, der eigentlich letztes Mal im Titelmatch hätte stehen sollen, und der Gegner, der ihn niedergeschlagen hat. Und das war auch ein wunderbar intensives Match, wo das, was hier geführt wurde, also genau das, was es von der Story hätte sein sollen. Ich würde sagen, mittlerweile ist er so angekommen, dass er vollends Heel ist. Bei Johnny Gargano bin ich mir nicht sicher, was für Johnny Gargano als nächstes noch ansteht in NXT. Ob er wirklich jetzt noch so dieses volle Heel-Programm nochmal mitmacht oder ob man ihn dann tatsächlich früher oder später mal hochholt. Ich bin allerdings auch der Meinung, wenn man ihn hochholt, sollte man ihn als Face hochholen, auch wenn WWE und Faces, das haut ja momentan insbesondere nicht so wirklich hin. Nee, was man so sagen darf. Also das Gefühl ist momentan jeder Heel eigentlich. Zumindest jeder, der irgendwie großartig ankommt beim Publikum, ist Heel. Auch wenn er dann beim Publikum wiederum eher als Face ankommt, die guten Heels. Ich glaube, dass Johnny Gargano als Face wirklich gut ankommen wird bei einem WWE-Universum. Das glaube ich auch. Das würde ich auf jeden Fall, ja, das glaube ich schon. Da könnte ich mir aber nochmal Aleister Black als Heel gut vorstellen. Das könnte ich mir auch sehr gut. Der, glaube ich, könnte das richtig krass verkörpern. Sieht das ein bisschen düstere und... Ja, der sieht auch einfach schon nach Heel aus, das ist richtig. Ein bisschen Undertaker-mäßig fast schon. Also sehr auf jeden Fall Entrance ist auch. Ein guter Charakter. Das hat mir nämlich die letzten Jahre, vor allem da, wie ich 2013 so aufgehört habe, hat mir das wirklich gefehlt, dass es Charaktere gibt, die so rausstechen. Da war immer jeder, hat einen ganz normalen Namen gehabt und jeder war gleich. Aber jetzt haben wir hier echt ein paar coole Charaktere dabei. Ja, da bist du bei NXT genau richtig. Vor allem auch mit so Leuten wie Velveteen Dream. Aber auf jeden Fall war das Match ganz gut. Sehr gut. Das war hervorragend. Und da haue ich jetzt erstmal die 5 von 5 Sternen raus. Es war straightforward, hart geführtes Wrestling-Match. Viele harte Schläge. So ein bisschen eher so das, was man so japanischen, britischen Stil nennen würde. Kein Drumherum oder sonst was. Wirklich straightforward Wrestling im Ring. Hart geführt. 4,5 Sterne. Genau das, was es hätte sein sollen. Mit 18 Minuten, jetzt auch nicht allzu lang, ist mir aber sehr lang eigentlich vorgekommen, muss ich persönlich sagen. Ich würde sagen, perfekte Länge tatsächlich. Das war echt so ein Match, wo ich da vor dem Bildschirm gesessen bin und habe mir gedacht, krass, was geht denn hier ab? Ja, was ziehen denn die mit einem Lächeln im Gesicht da und habe mich gefreut. Im nächsten Match, nämlich Tommaso Ciampa, der aktuelle NXT-Champion, hat es mit Velveteen Dream zu tun gehabt und selbigen würde ich natürlich sehr freuen, wenn er hier den NXT-Championship mit nach Hause nehmen könnte. Leider gab es für den guten Mann hier auch nichts zum Freuen. Genau. Das war wieder so ein Match mit so ein bisschen mehr drumherum und das ging so ein bisschen mehr so in diesem WWE-Stil. Ist ein bisschen mehr, gewissermaßen so ein bisschen mehr Storytelling. Es gab viele wirklich gute Nearfalls. Ich glaube, der Titelgürtel ist auch zwischenzeitlich mit in den Ring gewandert, wenn ich mich nicht täusche. Da hat Velveteen Dream seine Finisher gezeigt. Genau. Aber das Ganze, war das No Disqualification? Ich glaube nicht, oder? Nee, es war nicht No Disqualification. Das ist ja so eine spannende Sache im Wrestling. Also eine Disqualifikation wäre es ja erst gewesen, wenn er mit dem Titel zuschlägt, aber jegliche Attacken auf die Waffe oder durch den Tisch, das ist alles keine Disqualifikation. Okay, gut. Spannenderweise. Ja, hier kommen wir zu der anderen Sache, was in NXT immer so schön ist. Die Matches sind in der Regel immer alle sehr gut und die sind auf sehr unterschiedliche Weise sehr gut. Also das hier Match war wieder ganz anders als das Black Gargano Match. Es war nicht so hart geführt. Es war, wie gesagt, mehr so ein bisschen mit mehr Story drumherum und nicht einfach nur ein intensiv geführtes Match. Ich finde, es war auch ein bisschen langsamer geführt. Ja, es war langsamer. Es war so ein bisschen mehr so der typischere WWE-Stil. So ein bisschen langsamer aufbauendes Match. Velveteen Dream hat sich erstmal das Knie von Tommaso Ciampa vorgenommen. Das war erstmal so ein Storytelling-Aspekt, natürlich auch der Titel zum Beispiel. Einfach so Aspekte, wo man sieht, ja, das wurde nochmal ein bisschen anders strukturiert. Genau. Fand ich aber auch gut. Black Gargano wiederum hätte auch nicht so sein sollen, weil das war halt nun mal so ein typisches Grudge-Match. Da muss man schnell rangehen. Das ist aber auf jeden Fall zwei unterhaltsame Matches. Ja. Unterschiedlichster Art, aber für mich sind das beide 5 von 5 Sternen. Ich gebe auch hier wieder 4,5. Glaubst du, dass Velveteen Dream nochmal ein Rematch bekommt oder war es das jetzt mit seinem Titel Aspiration? Das ist auch wieder eine gute Frage. Ja, theoretisch könnte man bedingt durch den Titel und alles nochmal, also durch die Aktion mit dem Titel im Ring nochmal auf ein Rematch hoffen. Andererseits kann ich mir auch, es ist immer so schwierig zu sagen in NXT, also Velveteen Dream könnte ich mir vorstellen, wenn Vince den mal sieht und so vom Gimmick her, dass er ihn gerne sofort im Main-Roster haben möchte. Wiederum finde ich allerdings, wäre das auch noch zu früh. Und das ist auch wieder ein ganz anderes Thema, dass irgendwie immer die Leute aus NXT kommen, die durchaus noch ein bisschen Zeit da verdient hätten in NXT und da noch ein bisschen Zeit bräuchten. Siehe bei Survivor Series, wo der Spot für Lars Sullivan lief. Und der braucht definitiv noch ein bisschen Zeit. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall auch hier wieder 4,5 Sterne. Eigentlich könnte man alle Leute, die in diesem 8-Mann-Wargames-Matches sofort hochschicken. Du könntest einfach die ganzen 8 Leute von hier nehmen und 8 von dem Survivor Series Match und die einfach austauschen. Ja, das stimmt schon. Andererseits, ich möchte auch weiterhin diese guten Matches in NXT sehen, also bitte nicht. Mach mal halt einfach NXT zu einem dritten Brand und nicht zu einem Development Brand. Einfach so wie ja, in die Richtung, damals. In die Richtung geht's. Also Triple H hätte das ja auch gerne so. Dass Leute auch eine gute Karriere in NXT haben können. Das finde ich auch nicht so schlecht. Nein. Absolut nicht. Abschließend deine Meinung zu Ciampa? Ja, es ist ein weiteres Beispiel zu Shayna Baszler. Es ist halt wirklich ein aufrichtiger Heel, wo man buht und es ist ein positives Buhen. Es ist kein Buhen, weil man die Person nicht mehr sehen möchte oder ähnliches. Das ist ein Bösewicht, so wie es sein soll. Es ist ein aufrichtiger, guter Heel. Genau. Kann man mit gutem Gewissen buhen. Und apropos aufrichtiger, guter Heel, kommen wir nun zum Main Event, dem Wargames Match zwischen die Undisputed Era, bestehend aus Adam Cole, Baby, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Und diese mussten sich leider Pete Dunne, Ricochet und den War Raiders, bestehend aus Hansen und der WWE United Kingdom Champion. Und Ricochet ist der NXT North American Champion. Das ist ja also fein vorgetragen. Einiges an Titelgold im Ring. Und ich fand das Ganze jetzt... das ist das erste Wargames, das ich komplett gesehen habe. Auch wieder Storytelling natürlich ein großer Faktor, aber das war gut gemacht. Ja, so dieses Anketten im Käfig, das ist ja irgendwie so ein sehr gerne genommenes Element in WWE-Sachen. Also das passiert ja auch bei Elimination Chamber und sonst wie immer sehr gerne. Aber ich habe da auch absolut nichts gegen gehabt. Wargames ist natürlich immer ein Spektakel, das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt kein strukturiertes Match. Das ist Nonstop-Action, da geht's wild umher von beiden Ringen hin und her. Das könnte man übrigens auch nochmal erwähnen, dass bei dieser ganzen Veranstaltung natürlich immer 2 Ringe vorhanden waren. Allerdings bis zu diesem Match alle auch immer nur ein Ring wirklich in Nutzung war. Genau. Ja, auf jeden Fall Wargames. Also, da war so viel Talent im Ring, das kann gar nicht schiefgehen. Das ist nicht schiefgegangen. Undisputed Era finde ich als Konstellation hervorragend. Ist mir gleichzeitig unsympathisch und extrem sympathisch. Das ist, also, finde ich hervorragend. Pete Dunne ist einer der besten britischen Wrestler, die man heutzutage finden kann. War Raiders funktionieren sehr gut als Tag Team. Ricochet ist glaube ich, so ziemlich das Athletische, was man finden kann. Aktuell und vielleicht auch in der Vergangenheit. Mal ganz abzusehen von diesem absolut verrückten, bekloppten und fantastischen Moonsault. Mit fast doppelter Drehung, die er da vom Ring auf alle krass. Teilnehmer gezeigt hat. Den habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, der fast zu weit ging. Die Powerbomb zuvor war auch nicht schlecht, wo alle irgendwie involviert. Genau. Alle so zu koordinieren, dass sie das drauf haben und dass sie das dann merken, oh, jetzt Spot, jetzt müssen wir das abziehen. Genau, es gab einen Big Splash von, ich glaube, Hansen durch den Tisch. Es gab auch einen Spear auf genau dieser Metallplatte, die du erwähnt hattest, der auch sehr hart aussah, der Spear. Genau, den habe ich auch gesehen. Also auf jeden Fall, weil du schon angesprochen hast. Immer noch ein Spektakel. Es ist lange, das muss man dazu sagen, fast 50 Minuten. Richtig, teilweise. Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, dieses Jahr haben sie einen besseren Job gemacht, alles einzufangen. Ich kann mich letztes Jahr erinnern, da war es mitunter schwierig von Kameraeinstellungen. Da hat man gerne mal was verpasst. Das Gefühl hatte ich dieses Jahr nicht so sehr. Ja, Wargames muss man sich einfach mal angucken. Ich bin der Meinung, dass man am Anfang die Leute vielleicht ein bisschen zügiger alle in den Ring bekommen könnte, sodass das echte Match dann schneller anfängt. Ich glaube, nach irgendwie 25 Minuten fing Wargames dann auch wirklich erst an, nachdem dann alle im Ring waren. Ein langer Build-up, bis du mal alle im Ring hast und es dann mal richtig losgeht. Ja, in diesem Match waren natürlich viele Leute hier, die jetzt schon auf dem Top-Niveau Faszinierender sind. Faszinierender ist dann noch viel mehr, dass diese Leute dann auch noch so lange in NXT verbleiben mit dem Alter. Das ist halt wirklich wieder eine ganz andere Geschichte auch mit Lars Sullivan. Die Auswahl ist merkwürdig. Da könnte ich Tage drüber reden. Ich weiß auch gar nicht, Lars Sullivan, also aus meiner Sicht muss der eigentlich fast zu SmackDown, weil er hat ja irgendwie so ein ähnliches Monster-Gimmick wie Braun Strowman und auch so ein Monster bei Raw, das ist dann vielleicht auch zu viel. Muss eigentlich zu SmackDown. Normalfall schon. Könnt ihr euch immer mal aufräumen und mal ein bisschen gut, bei Raw könnte es auch passen. Da könnt ihr einfach mal, weiß ich nicht, die Lucha House Party weghauen. Hör mal auf, oder bei SmackDown halt die Colognes. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Ach du, wenn du schon wieder bei Lucha House Party bist. Ich habe mich so aufgeregt, dass der gute Grandmaster League schon wieder nicht von Anfang an im Match stehen durfte und praktisch kaum irgendwas zeigen durfte. Der Grand Vitalik. Der ist so hervorragend und der darf nie was zeigen. Der muss immer draußen stehen. Das sind bei der Lucha House Party sind es 4 Leute, glaube ich, oder? Ja, sind 3. Und wie viel haben bei Survivor Series gekämpft? 2. Wobei Grand Vitalik dann ja später für Kalisto reingekommen ist. Und da habe ich mich dann gefreut und dachte, ja gut, da kannst du nochmal was sehen. Und dann hat er irgendwie 2 Sachen gemacht und war schon wieder. Und ich dachte, ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat ja gut geklappt. Sowas wird natürlich bei NXT nicht passieren. Ja, also das will ich ja jetzt gar nicht damit sagen, aber also gewissermaßen ist das Podcast natürlich auch eine Art, seine Wut ja, sich in Rage zu reden. Deswegen musste ich das mal loswerden. Was hast du im Wargames-Match gegeben? Ich würde sagen, ich tendiere zu 4 von 5 Punkten. Bei mir sind es wieder 4,5. Alle 3 Top-Matches auf unterschiedliche Art und Weise hervor. Das ist richtig, mir hat der ganze Pay-Per-View gefallen. Viel besser wie Survivor Series jetzt. Ja, im Nachhinein. Ich bin so, jetzt wo wir zu Survivor Series kommen, jetzt bin ich sehr gespannt. Wie fandst du Survivor Series insgesamt? Ich fand es insgesamt überraschend, enttäuschend, aber es hat irgendwie was gefehlt. Okay. Irgendwie war es noch nicht das Gelbe vom Ei. Da bin ich sehr zufrieden. Ich habe nämlich, also es scheint einigen Leuten scheint es tatsächlich sehr gut gefallen zu haben und ich dachte auch, ist jetzt irgendwas bei mir los? War ich schlecht drauf? Aber ich muss auch das Gleiche sagen. Also ich kann nicht behaupten, dass es schlecht war, absolut nicht. Aber es war auch irgendwie nichts so wirklich richtig gut. Ja, absolut. Das ist ja echt viel Potenzial mit vielleicht auch so die Superstars Logik, und ja. Irgendwie irgendwas. Aber weiß nicht, irgendwas hat gefehlt. Ich kann nicht genau sagen, was, aber es hat mich nicht wirklich gehuckt. Fangen wir doch mal an, bevor wir hier, weil es sind ja dauernd noch 8 Matches, bevor wir hier morgen noch sitzen. So, möchtest du doch mal die 20.000 Namen des Kickoff-Show-Matches vortragen? Das hast du gerade schon die ganze Zeit so schön gemacht. Das können wir machen, aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch kurz eine kleine Pause und lassen ein bisschen Musik laufen, dass die Leute natürlich sich ein bisschen erholen können. Gibt es auch Musikwünsche? Gelabere, nee, gibt keine. Jetzt kommt ein bisschen Musik und danach hört ihr uns wieder. Trying to fight a girl cause everything is destined. I know we go together like a teacher in a lesson. Why lie, Wi-Fi, we got the connection. You could be my dream girl, page in Inception. Something about your intellect and something about your style. And I know it might be weird, we've been friends for a while. But girl, you got me open, consider me a file. And we don't live in Africa, so why you in it now? I could make you laugh at your own Kevin Hart. I knew we should have been together even from the start. And I think we should never, ever, ever be apart. And I'm talking Mrs. Robinson cause you a work of art. And I just wanna see everything that's in store, because we got that chemistry scientists report. I know that love is blind, but I hope that you can see that we belong together. Mariah would agree. Trying to exaggerate, but girl, you got me smitten. Your voice music to my ears, Nas, it was written. I just think the pieces to the puzzle are fitting. Everything you want is exactly what you're getting. Love and honesty, and can't forget trust. And leave that baggage behind, collecting that dust. And when it comes to the bed, well, I ain't trying to rush. But I know what you want, Henny, bust a bus side. Sexy and intelligent, every girl is irrelevant. Every time I'm thinking about you. And yeah, they gon' hate, but baby, why would we wait? In the end, I'ma tell you I knew. We would be together when it's said and done. Hey, we will be together and you're the one. Hey, I know that we will fall in love. I hate to say it, but I told you so. I felt it when you caught my eye. Words out deep in my soul. Something in me told me you were mine. And I don't need to know the reason why. Cause I felt something strange when you are by. Cause that was once in a lifetime. You got me shaking like a leaf inside. I'm singing with the birds and flying high. I knew it all along that you'd be mine. I'm just waiting for the late nights. And now I'm never gonna set you free. I told you, baby, you belong to me. You wrapped around my finger, can't you see? You got the same hold on me. I knew that we were fine. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Ich und der Mirko und ich, je nachdem, die Survivor Series. Woohoo. Da ist der Hype auf jeden Fall am Start. So, kommen wir nun zum Pre-Show-Match. Ja, mein Lieber, du hast gerade in der Musikpause mir zugeflüstert, was du von dieser Veranstaltung gehalten hast. Das ist natürlich die beste Veranstaltung, die WWE jemals... Nee, so weit möchte ich nicht gehen. Also, kommen wir nun zum Pre-Show-Match. Ich habe es mir in Highlight-Form angesehen, denn das war wirklich das Match, das mich überhaupt gar nicht interessiert hat. Ich weiß nicht, ob du ganz gesehen hast. Ich hab die zweite Stunde der Kickoff-Show komplett geguckt, von Anfang bis Ende. Und ich habe auch zuletzt gerne mal die Kickoff-Show-Matches ausgelassen. Dieses Jahr habe ich aber gezielt geguckt, weil ich eigentlich immer ein großer Freund von diesen traditionellen Survivor Series Elimination Tag Team Matches bin. Und das Match hier war, also ich sag mal so, das möchte ich eigentlich mal so insgesamt sagen, zu den letzten WWE Pay-Per-Views des letzten Jahres. Das Wrestling ist meistens gar nicht so verkehrt. Das Problem ist häufig, entweder ist das Booking Mist ist, oder dass es einfach so zusammengewürfelte Matches sind und es eigentlich kein Interesse darin gibt, weil es gibt keinen Grund für das Match und Sieg-Niederlage hat keine Auswirkung. Und das, fand ich, war so ein bisschen das Problem hier. Das, was im Ring passiert ist, war eigentlich gar nicht schlecht und die haben sich alle sehr anzeugt. Es gab viel High-Risk-Sachen nach draußen, wo ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber so das wirkliche Interesse an das Mitfiebern kam nicht auf, weil es waren halt echt einfach nur 10.000 Teams zusammengewürfelt, also alle Teams, die man hatte. Vieles davon Jobber-Teams, Primo und Epico, die ich seit 20 Jahren nicht mehr im Fernsehen gesehen habe, die jetzt hier ein Match hatten. Also das eine Team war sogar nur von 205 Live, weil anscheinend gab es kein weiteres Jobber-Team mehr, was man auftreiben konnte. Da hat man eigentlich schon alle Jobber-Teams miteinander in einem Match. Ja. Da gibt's keine mehr. Aber finde ich ja Lucha House Party echt gut. Aber in die Trickkiste. Ja. Ja, nee, also ich habe es ganz gesehen. Ich fand es von der Action her nicht schlecht. Aber ich kam halt auch nicht wirklich rein. Ich habe, glaube ich, 2/3 Sterne vergeben. Ich glaube, ich war erst bei 3. Ja, ich würd 3 raushauen. Ja, ich war erst bei 3. Ja, Eindruck könnte schnell entstehen, wenn man den Pay-Per-View. Beim Pay-Per-View wurde einem ja ständig reingeprügelt, dass das Kickoff-Show-Match nicht mitzählt und das Team SmackDown kein Match gewonnen hat. Wenn man eine halbe Stunde Zeit hat, kann man machen, kann man aber auch gerne auslassen. So. Ich würde jetzt eher sagen, wenn man eine halbe Stunde Langeweile hat, kann man sich entscheiden, ob man den Survivor Series Kickoff Show oder unseren Podcast hören möchte. Man kann aber noch sagen, wenn man den Podcast hört, kann man ja tatsächlich nochmal was anderes zusätzlich machen. Das stimmt natürlich. Jetzt könnte man dazu sagen, vielleicht war ich auch nicht immer mit voller Konzentration bei diesem Match dabei. Nein. Ja. Wobei, was mir gerade auffällt, enttäuscht. Es gab tatsächlich gar keine Werbeunterbrechung bei diesem Match. Fällt mir gerade so auf, ganz nebenbei. Normalerweise haben die Kickoff-Show-Matches immer eine Werbeunterbrechung hinter. Vielleicht habe ich auch einfach nicht aufgepasst, ist auch egal. Das kann gut sein. Ja. So, lass uns zum richtigen Pay-Per-View. Genau, zum ersten Match. Divas Elimination Match, heute sagst du Women's Elimination Match. Haben sie gleich mal rausgehauen. Und hatten wir wieder Team Raw gegen Team SmackDown. Durch dann den Kapitän Alexa Bliss, leider nicht im Ring aufgrund einer Verletzung. Und man hat, ich glaube, bei der Pre-Show war das, gesehen, dass sich Ruby Riott und Natalya gekloppt haben und dementsprechend beide aus dem Team rausgeworfen wurden. Die Replacements, Bayley und Sasha Banks. Also ich persönlich habe es nicht gesehen, weil das wiederum war tatsächlich in der ersten Stunde. Gut, dass sie es nochmal erläutert haben, was hier passiert ist, weil sonst hätte ich es nicht mitbekommen. Ja. gut, Nia Jax hast du jetzt wieder mit ihrem neuen Gimmick. Sie wurde unglaublich ausgebuht. Also ich hatte das wirklich nicht so auf dem Schirm. Ich war davon ausgegangen, so ein bisschen. Aber sie war so der größte Heel eigentlich des ganzen Abends. Und ich muss sagen, das hat dem Match unglaublich geholfen. Also ich glaube, ohne... Crowd dreht durch. Ja, und jeder, der sie fertig gemacht hat, wurde so stark bejubelt. Das war wunderbar. Einen Tag vorher haben sie es dann doch angekündigt. Also manchmal machen sie so komische Sachen. Besser nicht drüber nachdenken. Naja, auf jeden Fall... Bedingt dadurch, dass 50 Sekunden auch gute Matchzeit. Ja. Bedingt dadurch, dass Nia Jax so hier so ein bisschen Stimmung in die Bude gebracht hat, fand ich das dann doch ganz gut. Also jeder wurde stark bejubelt, der sie angegriffen hat. Es war wunderbar. Ich glaube, ohne das wäre das Match mit teilweise relativ wenig Interesse abgelaufen. Und Asuka kam sehr gut an. Ich habe eine ganze Zeit gedacht, bitte lasst jetzt Asuka am Ende Nia Jax pinnen. Dann haben wir so ein bisschen die Rehabilitierung von Asuka, die ja jetzt auch irgendwie so gar nichts mehr gemacht hat in der letzten Zeit, aber natürlich kam genau das nicht, denn Nia Jax wurde dafür belohnt, dass sie mal wieder jemanden verletzt hat, wie das so ist. Ne, das kennt man ja von seinem Job, wenn man was schlecht macht, dann wird man belohnt. Und so hat dann Team Raw den ersten Sieg 1-0 eingefahren. Ich muss aber sagen, ich fand es insgesamt unterhaltsam, gar kein Problem, war kein schlechtes Match. Ein paar Spots waren mir doch, zum Beispiel die Eliminierungen, zu doof, weil ich denke mir immer, normal, in einem normalen Match bist du ja jetzt nicht raus, aber Hauptsache du bist in diesem Match jetzt K.O. Ja, das ist auch wieder das Problem, wenn man hier die ersten Pinfalls schon so früh im Match bringt. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht müsste es alles später erst kommen. Zum Beispiel Tamina. Ja, da hatte ich kein Problem mit, gerne. ja, gut, das stimmt. Da, beziehungsweise Naomi wurde ja noch schon nach einer Minute und 20 Sekunden per Superkick eliminiert, mehr oder weniger. Das war mir ein bisschen zu doof, weil ich finde auch Tamina jetzt nicht unbedingt so toll. Und ich hätte gerne noch mehr von Naomi gesehen, weil die auf jeden Fall eine gute Wrestlerin ist. Ja, ich hätte gerne mehr von Samoa Joe gesehen an diesem Abend. Oder wieder auf das ist richtig. Und ich fand es auch gut, dass Mandy Rose hier, fand jetzt Mandy Rose, hat sich hier eigentlich relativ gut gezeigt, muss ich ehrlich sagen. War ich gut. Ja, vollkommen solide. Ist auch wirklich nicht schlecht, muss man sagen. So, wie viele Punkte geben wir? Ich würde 3 von 5 geben. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich habe ja, hier in meiner guten Einstellung am Anfang des Tages 3 1/4 gegeben. Okay, 3 1/4. So, dann haben wir das nächste Match. So, jetzt bin ich höchst gespannt. Bitte fahre fort. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Champion von Monday Night Raw gegen den United States Champion von SmackDown Live. Mit einer Matchzeit von 21 Minuten und 50 Sekunden. Warum zur Hölle? Warum war das so lang? Kannst du mir das erklären? Das weiß ich auch nicht. Mir hat ein bisschen das Build-up im Match selber gefehlt. Ich habe so, ich stopp immer die Uhr mit und dann habe ich nach so einer Zeit, als irgendwie noch so gar nichts passiert war, habe ich so geguckt, wie viel Zeit vergangen ist und war ganz entsetzt, als ich gesehen habe, dass schon 12 Minuten um waren. Der Mirko sitzt vor seinem Stoppgerät ganz entsetzt, dreht komplett durch. Ja, wirklich so ungefähr. Das Match ist, weil er mit Durchdrehen beschäftigt ist. Nee, keine Sorge, ging ja noch 10 Minuten, ich konnte mich wieder fassen. War auch kein Problem, weil die nächsten 10 Minuten passierte immer noch nichts. Also, geht das nur mir so, oder war das Match die ersten mindestens 15 Minuten wirklich ziemlich lahm und langweilig? Auch nicht im Sinne langsamer, sondern wirklich einfach nur ziemlich langweilig. Nicht unbedingt das Match, das man erwartet hätte. Ich hätte wirklich ein Feuerwerk erwartet. Die beiden, die können ja, haben ja immer was Gutes gezeigt bisher. Ich habe nicht so viel erwartet. Also Nakamura im Main Roster, das ist. Aber irgendwie war das Ganze, es war nicht interessant genug, fand ich. Nee, war es auch wirklich nicht. Das hat mich auch nicht wirklich interessiert. Und man muss auch sagen, es war nicht Schuld des Publikums. Das Publikum am Anfang war hervorragend. Man merkte, das Publikum wollte das Match sehen. Es war wirklich sehr energetisch dabei und es ist dann immer leiser und leiser geworden. Kam. Die letzten 2 Minuten, die waren wirklich ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Aber das war wirklich irgendwie nicht viel. Na gut, auf jeden Fall setzte sich Seth Rollins hier durch. Nee, nicht, die letzte Titel, also der macht auch momentan wieder gar nichts. Die letzte Titelverscheidung ist schon so lange her. Aber das Match, das fast längste Match hier, natürlich auch nur 3 von 5 Punkten geben, weil irgendwie hat es noch ein bisschen was gefehlt. Ja, ich habe auch 3 Sterne vergeben. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht war, aber es hat auch einfach nie so die nächste Ebene erreicht. Man muss auch dazu sagen, die letzten 2 Minuten, die haben es rausgeholt. Ohne die letzten 2 Minuten hätte ich gewiss weniger gegeben. Apropos nächste Ebene im nächsten Match zwischen AOP und The Bar. Ja, ich habe mich fremdgeschirmt. Ich war nur froh, dass ich ja nachts immer die Sachen live gucke und dass definitiv hier niemand reinkommen kann, während ich gucke. Schon mal ein ganz guter Punkt an der Stelle. Lass uns doch lieber darüber reden, dass Enzo Amore während des Matches im Publikum zu sehen war. Das ist richtig, ja, das habe ich jetzt auch gesagt, habe ich auch vorher. Kleinen Aufstand da. Hast du das Video gesehen, in dem die weibliche Security-Kraft den da runtergerissen hat? Einfach weg damit. Aber Hauptsache, er hat seine Catchphrase nochmal an den Start gebracht. Und genau an der Stelle habe ich auch, während des Pay-Per-Views gesehen, dass er da war. Da fiel es mir dann auf, was ist da im Publikum los? Und dann flog da auf einmal bei mir im Bild so ein Enzo Amore irgendwie vom weil er stand ja auf dem Stuhl, der war auf einmal voll hoch. Und dann flog er mir quer durchs Publikum und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich dachte, was war das denn? Enzo Amore? Und er weiß. Realest guy in the room, how you doing? Okay, dann war er weg. Boah, da war persönliches Highlight des Pay-Per-Views. Das ist richtig, das war auf jeden Fall lustig anzusehen. Ja. Was auf jeden Fall nicht. Dieses Match. AOP, Akam und Rezar, Raw Tag Team Champions, hatten Drake Maverick dabei und ja, haben The Bar dann besiegt. Und ja, das Ganze nach 9 Minuten. Ganze 9 Minuten. Ja, ich weiß nicht. Mir hat das Match nicht gefallen. Ich weiß absolut gar nichts mehr aus dem Match. Es waren 2 Heel-Teams. Es ist noch weniger passiert als in dem. Ich weiß nur die Szene, wo eben dann Drake Maverick ein bisschen. Wollen wir gar nicht drüber reden. Fliesen gelassen hat. Die wird mir auch leider nicht mehr aus dem Kopf gehen. Aber auf jeden Fall grandios, The Big Show, wie dann weggeht und einfach nur lacht. Ich fand es einfach nur traurig. Also ich wollte an der Stelle, weiß ich auch nicht. Mir hat es nicht gefallen. Also ich hab so einfach ganz normales Wrestling. Mal der, mal der, mal der, mal der. Aber nee, das war hier irgendwie ganz komisch gemacht. Es gab dann auch wieder so ein Match, so diese Versuche, Cesaro und Sheamus dann doch wieder so ein bisschen in diesem Match kurzzeitig so zum Face-Team zu machen. Und das war einfach alles Unsinn. Dabei habe ich mich auf das Match im Vorhinein eigentlich durchaus gefreut. Ich fand es interessante Paarungen. Es gab das vorher noch nicht. Naja. Zeit auch nicht mehr. Zumindest nicht so in dieser Form. Nee. So, jetzt ist die Frage, wie viele Punkte gibst du hier? 2. Hätte ich auch gegeben. Kommen wir nun zu einem Match, das auf jeden Fall mehr Punkte verdient hat. Und zwar das Match um die Cruiserweight Championship. Buddy Murphy, der amtierende Cruiserweight 05 Live, Mustafa Ali. Das Match dauerte 12 Minuten und 20 Sekunden und Buddy Murphy konnte sich hier durchsetzen. Ja, für mich persönlich war das aus athletischer und wirklich rein wrestlerischer Hinsicht des Matches abends. Ja, das Publikum war anfangs wieder sehr still und später haben sie es dann gemerkt, dass das Match doch wirklich ziemlich gut war. Sind dann dazugekommen, hab dann auch noch geschantet, this is awesome. Hat mir wirklich gut gefallen. Es gab allerdings, muss man auch wieder dazu sagen, schon bessere Cruiserweight-Titel-Matches, auch regulär bei Tour 5 Live im Fernsehen bzw. auf dem Network, aber es war wirklich gut. Da kann ich dem im Endeffekt nur zustimmen. Ja, es war eigentlich tolle Action geboten, ein paar tolle Spots dabei. Aber es war sehr unangenehm zu gucken. Es gab ein Spanish Fly vom Announcer-Table. Es gab auch so noch 1-2 Sprünge nach draußen. Ich glaube, es gab auch ein Tornado DDT nach draußen auf dem Boden. Ja, 3/4 Sterne. Okay, ja, ich gebe hier 4 Sterne. Hat mir gut gefallen. Gibt es denn nochmal ein Rematch? Da bin ich NXT-Fan drin. Und bestimmt auch Tour of Five Live-Fan. Nee. Kannst du natürlich diese Frage hier fachkundig beantworten. Gucke ich praktisch nie, muss ich zugeben. Das ist einfach unglaublich deprimierend und demotivierend, eine Sendung zu gucken, in der das Publikum jede Woche absolut tot ist. Na gut, da hast du auch wieder recht, das ist mir auch schon des Öfteren aufgefallen. Ja. Es tut mir selber leid, weil das Wrestling ist halt echt gut, aber das Publikum ist so tot und laufen immer Leute raus und passen nicht auf. Nee, das muss ich mir nicht antun. Aber ich finde, Buddy Murphy ist eigentlich ja ein guter Champion und hat auf jeden Fall Potenzial. Ist auch einer der größeren Cruiserweights. Gut, dann haben wir das hier behandelt. Dann kommen wir nun zum Elimination Match. Und ja, das ganze Build-Up im Vorhinein war natürlich, dass du hier mit Shane McMahon und The Miz 2 Leute hast, die natürlich aufgrund des Best-in-the-World-Vorfalls natürlich irgendwie in der Zukunft nochmal miteinander zu tun haben werden, aber sich hier vertragen haben. Auf der anderen Seite hattest du Team Raw. Hier gab es schon intern Spannungen zwischen Drew McIntyre, mit Finn Bella, zwischen Dolph Ziggler und den Pine. Also irgendwie gab es immer Spannung. Gefühl gab es in jedem Match Spannung. Also wer hat sich hier eigentlich vertragen? Team Raw besteht aus Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Bella und Bobby Lashley. Schon mal vorweg, Team Raw, ja, ist ganz okay. Zum Beispiel in SmackDown, dass du vielleicht noch einen AJ Styles reinpackst. Der ja ohnehin kein Match hatte. Genau, ja, oder dass du bei Raw beispielsweise einen Dean Ambrose, der ohnehin kein Match hatte. Beispiel, oder irgendwie, mir hat noch so ein gewisses Main-Event-Kaliber gefehlt. Es fehlt so ein bisschen die Star-Power, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz war das Match eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ja, es gab wirklich, nee, also es gab nicht, aber ich fand das Storytelling nicht schlecht. Es gab einige Survivor Series Elimination Matches in den letzten Jahren, die deutlich besser waren. Es gab aber hier so diese Nonstop-Action-Phasen, die wirklich gut waren. So die Sachen zwischen Bella und Rey Mysterio waren sehr gut. Es gab dann allerdings auch so wieder so die Storyline-Sachen, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Erst ist Shane McMahon der Einzige, der noch übrig bleibt, was mich schon mal überhaupt geärgert hat. Generell Shane McMahon, also ein sehr trauriges Bild abgegeben in diesem Match, muss man mal einfach so sagen. Er hat, glaube ich, ein oder zwei Leute eliminiert, 30 Minuten unten am Boden gelegen und ja. Hat sich nicht mehr ausgekannt wahrscheinlich. Ja, und dann war er der Einzige, der übrig blieb. Und ich war mir so sicher, oh Gott, jetzt ist er gleich Soul Survivor. Und dann wurde er einfach so eliminiert. Und dann so wurde wie damals, so, Dolph Ziggler gegen die Authority, wo er allein noch irgendwie drei Leute raushaut. Und hier habe ich mir gedacht, das war fast noch jetzt, gut. Braun Strowman nimmt ihn und haut ihn auf die Matte. Ja, ich war und dann war es vorbei. Einerseits war ich ganz froh, dass das so passiert ist. Andererseits habe ich mich dann auch gefragt, wozu denn dann überhaupt? Bohemian, für was? Für was brauchst du das, wenn du den überhaupt jetzt kaust? Als letztes da ist? Warum Samoa Joe so schnell raus? Also hier ging es eigentlich mehr darum, Strowman aufzubauen, McIntyre aufzubauen und so die Feindschaft da im eigenen Raw-Team. SmackDown war ja eigentlich nur zweitrangig. Also ich bin mir sicher, also offensichtlicherweise, dass SmackDown hier alles verloren hat, ist irgendeine Storyline, die wir irgendwie bei SmackDown erfahren werden. Vermutlich weiter in die Richtung Shane McMahon Heel-Turn. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist nichts, was ich unbedingt sehen will. SmackDown ist eh schon zu stark. E-Show, das muss man jetzt nicht noch untermauern, indem die gar nichts gewinnen. Aber naja. Du kannst natürlich The Mist und Face turnen. Das geht natürlich auch, wenn die beiden Programme miteinander. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt unbedingt sehen möchte. Also es muss nicht sein, aber es wird wahrscheinlich irgendwas. Ja, naja. Wenn du dir generell das SmackDown-Team ansiehst, du hast dir The Mist, den kannst du noch ernst nehmen. Dann Shane McMahon. Also ich nicht. Den kannst du jetzt nicht unbedingt ernst nehmen. Dann hast du Samoa Joe, geht klar. Aber Jeff Hardy, der hat ja jetzt auch nicht wirklich was gemacht zuvor. Nee, also das ist jetzt ja auch das wieder ist eigentlich so ein Team, wo du das sagst. Das war offensichtlich, dass die es nicht gewinnen. Das Problem war halt, SmackDown hat hier nichts gewonnen. So, ne? SmackDown hat die ganze Zeit nichts gewonnen. Ja, auch so eine Kickoff-Show, aber das wurde uns ja gesagt, das hat ja nicht stattgefunden. Die haben weder das hier, weder das Tag-Team-Match, weder das Elimination-Tag-Team-Match mit den ganzen Leuten gewonnen, alles verloren. Ja, außer Kickoff, aber das hat ja nicht stattgefunden. Das zählt ja natürlich nicht. So, was hast du vergeben hier? 3 von 5 Sternen hätte ich vergeben. Ich habe mir tatsächlich 3,5 notiert, da war ich dann wohl ein bisschen positiv drauf. Aber auf jeden Fall, ich fand es traurig, dass man Samoa Joe so früh schon aus dem Match raushaut. Kann leicht einen Dolph Ziggler und Drew McIntyre kann der leicht weghauen. Und mit Braun Strowman könnte es auch ein bisschen Krawall geben. Ja, also auch in qualitativer Hinsicht. Kann ich nicht verstehen. Eine Fehlentscheidung. Absolut. So. Das nächste Match war das Women's Match. Jeder nicht gegen Becky Lynch. Und ja, ich muss sagen, ich finde Ronda Rousey nicht so stark, wie alle sagen, dass sie ist. Ich finde sie schon gut. Ich war sehr entsetzt über die Reaktionen vom Publikum. Ich kann es mir nicht so wirklich erklären. Ich glaube, momentan kann sich es niemand so wirklich erklären. Ich bin auch sehr gespannt, wie es in Raw aussehen wird. Zumal sie kommt ja auch noch aus der Gegend und ist schon sehr merkwürdig. Und man merkte nach dem Match ja auch, dass sie sehr unzufrieden war mit der Reaktion auf sich selbst. Gut, da hast du wieder einen guten Punkt. Das war schon an gewissen Ecken und Kanten war die Crowd schon ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht auch nicht schlecht, wenn man mal eine Crowd hat, die nicht immer so nach dem Drehbuch agiert. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, das ist mittlerweile fast überall so. Also wann funktioniert irgendwas? Becky wird ja jetzt auch überall bejubelt. Gab auch wieder Becky Chance hier im Match. Ich muss aber sagen, ich fand das Match gut. Ich freue mich immer, wenn es Matches gibt, die anders sind. Das hier war eins davon. Es war wirklich versucht, es auf authentisch und wie einen echten Kampf aussehen zu lassen. Es war mitunter vielleicht nicht so ganz smooth, sollte es teilweise vermutlich auch nicht, aber mir gefiel es durchaus. Ich glaube, es war auf einem sehr guten Weg, noch sehr viel besser zu werden, was mich erst sehr gestört hat, was dann aber in Hinsicht auf das Geschehen nach dem Match dann auch wieder seinen Sinn hatte. Aber es hat mir gefallen. Es war ein interessantes Match. Storytelling dahinter nochmal. Eigentlich relativ gut, dass jeder so seine Submission-Moves angebracht hat und es war auf jeden Fall storytechnisch ganz gut gemacht. Er hat dann komplett eskaliert, sich einen Kendo-Stick holt und einfach Ronda Rousey mal zeigt, wie man es in der WWE macht. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so harte Schläge mit dem Kendo-Stick gesehen habe, tatsächlicherweise. Das war auf jeden Fall, der erste war ja extrem. Noch ganz normal, aber dann ist ja komplett ausgerastet. 2-mal den Schlag, 3-mal den Schlag, dann ist der Kendo-Stick eh kaputt. Aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so einfach. Ja, also eigentlich ein krasser Heel-Turn, der bejubelt wurde wie nichts anderes. krasser Heel-Turn, der wahrscheinlich gar keiner war. Ich würde sagen, der einer war, der aber genau wie bei Becky Lynch sehr gut beim Publikum ankam. Es ja, nicht, also ich sehe keinen Grund, dass das hier irgendein Face-Verhalten war, irgendwie zukömmlich. Ja, da Becky Lynch ja jetzt auch mehr oder weniger mit der letzten Promo bei der letzten Smackdown wieder so ein bisschen Face geturnt ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie die Fehde zwischen Lynch und Charlotte dann nochmal machen werden. Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich das gleiche Gimmick, aber halt unterschiedliche Reaktionen vom Publikum. Ja, das wird dann sehr spannend, wie das Publikum reagiert. So könnte das ist tatsächlich sehr interessant. Ich bin gespannt auf SmackDown. Ich auch. Und da hoffe ich, dass auf jeden Fall noch was kommt. Das Spannende ist, vor allem Raw und SmackDown sind auch nochmal in LA, da kann man, wie sich denn die Reaktionen halten werden. Was gibst du denn diesem Match, das nach 14 Minuten und 40 Sekunden zu Ende war? Ich habe auch hier wieder 3,5 Sterne gegeben. Wie gesagt, Disqualifikationsenden, da bin ich nicht so der Fan von. Von 5 gegeben und hoffe, dass eben aufgrund von diesem Ende des Matches nochmal irgendwas kommt bei SmackDown. Rousey gegen Charlotte Flair vielleicht oder Ronda Rousey gegen Becky Lynch oder ein Dreiermatch oder was auch immer. Irgendwas kommt da auf jeden Fall noch. So, kommen wir zum Main Event. Perfekte Überleitung. Brock Lesnar, der Universal Champion, hat natürlich wieder Paul Heyman an der Seite, musste sich in einem Match mit Daniel Bryan messen. Ja, Daniel Bryan natürlich. Erst Champion dadurch geworden, dass er dem guten AJ Styles einen Kick in die Nüsse verpasst hat. Sehr schön gesagt. Dieser somit dann eben es schwer hatte, seinen Titel zu verteidigen. Der Heel-Turn von Daniel Bryan wurde somit auch vollzogen. Bisher gab es noch kein Statement, beziehungsweise in jedem Statement hat er einfach nichts gesagt. Und ja, ich finde, man hätte nämlich den Heel-Turn von Daniel Bryan gerne auch nach der Survivor Series machen können, damit er dann stärker aussieht, wie er es jetzt tut. Für mich eigentlich die Frage, wozu der Heel-Turn? Also das Match ist ja wieder tendenziell ein Match zwischen zwei Heels. Und das Publikum wollte anfangen, Daniel Bryan zu bejubeln. Und Bryan hat sich dann alle Mühe gegeben, dass er ausgebuht wird. Hat er sehr hat gut er gemacht. Hat zum Beispiel die Yes-Chance unterbrochen. Genau. Das hat er sehr gut gemacht. Und es hat auch funktioniert. Und dann kam halt diese lange Dominanzphase von Brock Lesnar. Das ist dann natürlich so ein absolutes Heel-Ding, wo dann Daniel Bryan wieder eher bejubelt wurde. Und dann kam das Comeback von Daniel Bryan, was natürlich ein absolutes Face-Ding ist. Warum hat man ihn heel-turnen lassen? Die Dynamik in diesem Match hätte so viel besser funktioniert, wenn Daniel Bryan von vornherein Face gewesen wäre. Dann hätte das Publikum da nicht gesessen und hätte nicht gewusst, was es machen soll. Ich verstehe es. Ja, man will hier einfach auch Lesnar nicht verlieren lassen. Das kann ich auch verstehen. Und ich nehme auch an, dass man Styles nicht verlieren lassen wollte und deswegen vielleicht Bryan den Titel gegeben hat. Ich verstehe nur einfach nicht den Heel-Turn. Das ist wirklich ein Problem. Ansonsten, ich fand die Struktur des Matches echt nicht schlecht. Fand ich interessant. Eher so dieses typische Lesnar-Match, so ein Squash-Match, was sich ein bisschen hinzieht. Dann der Punkt, an dem Lesnar anfängt, mit ihm zu spielen und dann halt so ein bisschen so gab es so ein paar Nearfalls, wo man denken könnte, oh Gott, geben sie jetzt Bryan wirklich auch noch den Titel. Ich fand es nicht schlecht. Ich habe an keiner Stelle wirklich geglaubt, dass er den Titel bekommt. Ich bin nicht ganz reingekommen, weil es mich wirklich stark... Welchen Titel sollte er denn bekommen? Ach stimmt, ist gar kein Titelmatch. Ja, sorry, dass er den Sieg bekommt. Auf jeden Fall... Ich bin nie so ganz reingekommen, weil mich wirklich diese unverständliche Dynamik hier gestört hat. Es war alles hat ein bisschen gewirkt, als wäre es irgendwie erzwungen. Ich fand den Anfang hervorragend, als Daniel Bryan vollkommen heel mit Lesnar gespielt hat und es war hervorragend. Und später hat es dann einfach nicht mehr funktioniert. Hätte er ein Face sein müssen. Ich glaube, es ist generell schwer, sowas zu booken hier. Irgendwie davor schützen muss, mit dem WWE-Universum irgendwie zu interagieren. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so leicht. Aber vielleicht mit dem Heel-Turn zu späterer Stunde oder zu späteren Smackdown-Ausgaben nochmal besser gewesen. Alles in allem war es okay, das Match. Wäre vielleicht auch mal interessant gewesen, wenn er einen Brock Lesnar hier verloren hätte. Aber das passiert wahrscheinlich nie. Nee, so. Das hätte ich auch nicht gemacht. Da bin ich voll auf WWE-Linie. Sollte man nicht machen. Unnötig. Wie viele Punkte hast du hier gegeben? Ich habe hier wieder 3,5 gegeben. Ist für mich wieder ein weiteres Match, was echt nicht schlecht war, was aber so das nächste Level hin zu 4 Sternen nie erreicht hat. Aus meiner persönlichen Sicht. Wrestlerisch war es echt gut, aber Storytelling, es hat für mich schlicht und ergreifend keinen Sinn gemacht, was hier passiert ist. Ich gebe auch 3 Punkte. Das finde ich zutreffend. Und das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehalten. Ja. Schlecht war es nicht. War nicht gar nicht so schlecht für ein Lesnar-Match. Aber irgendwie hat noch was gefehlt. Ja, das ist eigentlich auch die passende Beschreibung des ganzen Pay-Per-Views, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Kann man irgendwie so zusammenfassen. Kann man das tatsächlich richtig sagen. Gut, dann sind wir somit am Ende von diesem Podcast. Erklär mal, hört man dich noch irgendwo? Machst du noch eigene Podcasts? Das ist jetzt der böse Moment, an dem ich alles bewerben könnte, was ich mache. Aber tatsächlich mache ich absolut gar nichts mehr. Das heißt, wenn du mich wieder einlädst, wenn die Zuhörer nicht nicht denken, dass das hier eine absolute Katastrophe war, dann bin ich gerne wieder dabei. Aber ansonsten kann man mich nirgendwo hören. Man kann allerhöchstens ins Tropic Drama Archiv gehen und die alten Folgen hören und vielleicht parallel auf dem WWE Network die Pay-Per-Views gucken. Und wenn es Leute gibt, die so verrückt sind, könnten sich natürlich dann auch unsere alten Reviews dazu anhören. Ich tippe eher darauf, dass es das weniger gibt, aber die Option ist immer da. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, und selbst wenn nicht, ich würde es jetzt nicht sagen. Doch, nein, natürlich. Absolut. Wirklich sehr gefreut nach 3-4 Jahren. Aufsetzen und sich auch immer ein Lächeln aufsetzen, wenn man sich einen Survivor Series Pay-Per-View anzieht. Ja, naja, das ist leider aber. So ist es halt mit unserer WWE. Das hat sich, seitdem ich weg bin, sind jetzt auch ein paar Jahre schon, ist immer noch hin und wieder mal. Es ändert sich nicht so viel eigentlich. Wo du dir denkst, WWE, was macht ihr denn? Ja, kann aber, mich gut erinnern. Naja, und so nochmals Spaß mit dem Pay-Per-View haben, auch wenn er nicht unbedingt so schön zum Ansehen war. Aber auf jeden Fall ist es immer wieder schön, mit einem Gast wie dir zu podcasten. Und vielleicht sieht man sich mal wieder in der nächsten Episode. Das wird sich alles noch zeigen. Immer gerne. Vielleicht kriegt man den Mirko ja zu einem nächsten Pay-Per-View mal wieder vor das Mikrofon. Genau, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, Mirko. Man hört sich bestimmt noch mal wieder. Absolut. Es war natürlich wieder schön, mit dir zu podcasten und immer schön NXT gucken. Ansonsten überlasse ich dir jedes letzte Wort jetzt. Und mit diesen Worten enden wir die zweite Episode von Hiesemann, der Podcast. Und man hört sich beim nächsten Mal. Ja.